Und als nun unsere Gesandten zu Lut kamen, geriet er ihretwegen in eine böse Lage und war durch ihre Anwesenheit beklommen. Sie sagten, fürchte dich nicht und sei nicht traurig, denn wir werden dich erretten, dich und deine Angehörigen außer deiner Frau. Sie gehört zu denjenigen, die zurückbleiben.